gefühlter Ewigkeit. Seit gefühlter Ewigkeit ist meine Seele kalt wie Eis. Und ich lasse nichts mehr bloß von den Gefühlen nicht erreicht. Meine Kern, meine Basis, es ist keine kleine Phase, sondern mein Lebensmotto, bleibe härter als ein Stein. Noch besser als zu zweit, lebt es sich allein. Keine Verpflichtung, eng Bescheid. Ich bin einfach nur frei, keine Probleme mit dem Bein. Für mich sollte es so sein, und ich will, dass es so bleibt. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Fassel nicht von Liebe, Liebe raubt mir nur die Kraft. Ich habe eins geliebt, leider war es ein Fehlschlag. Daraus hab ich gelernt und mach den Fehler nicht nochmal. Dabei ist mir auch egal, wie du dich fühlst, weil ich innerlich dich spür, was dich bewegt oder berührt. Deine Augen, deine Lippen, sie sehnen sich nach dir. Doch ich bin nicht für dich da, das musst du mal kapieren. Versuch nicht was zu wecken, was in mir nicht existiert. Die gefühllose Kälte, keine Liebe für die Welt. Die gefühllose Kälte, keine Liebe für den Mensch. Ich habe gelernt, Gefühle abzustellen. Es ist besser so, man schadet nur sich selbst. Die gefühllose Kälte, keine Liebe für die Welt. Die gefühllose Kälte, keine Liebe für den Mensch. Ich habe gelernt, Gefühle abzustellen. Es ist besser so, man schadet nur sich selbst. Ich bin kein Egoist. Ich bin kein Egoist, doch Beziehung gibt es nicht. Keine Abhängigkeit, weder für dich oder für mich. Wir können Zeit verbringen, aber nicht den ganzen Tag. Meine Zeit, sie ist begrenzt, selbst wenn ich dich auch mag. Ist es Abstand von der Sache, den ich öfter mal so brauch. Mach mir bitte keine Szene, so wie eine Ehefrau. Du streckst dich weiter an, es interessiert doch keine Sau. Ich lass nichts an mich ran, und das weißt du ganz genau. Würdest du dir wünschen, dass ich anders zu dir wär? Dann würdest du dir wünschen, dass ich mich für dich verstell. Es gibt viele schöne Frauen, und ich sage au revoir. Mich kannst du so nicht halten, egal was du dir ausmalst. Ich könnte von dem einen auf den anderen Tag das Interesse verlieren. Die Gefühle sind nicht stark in diese Richtung ausgeprägt. Vor vielen Jahren hab ich jegliche Gefühle für immer abgestellt. Die gefühllose Kälte, keine Liebe für die Welt. Die gefühllose Kälte, keine Liebe für den Mensch. Ich habe gelernt, Gefühle abzustellen. Es ist besser so, man schadet nur sich selbst. Die gefühllose Kälte, keine Liebe für die Welt. Die gefühllose Kälte, keine Liebe für den Mensch. Ich habe gelernt, Gefühle abzustellen. Es ist besser so, man schadet nur sich selbst.